der von Verantwortlichen aus Politik, Justiz, Polizei, den Medien und der Gesellschaft eingeläutet werden muss. Ein Prozess, den eigenen Rassismus zu überwinden. 5 Jahre sind eine zu lange Zeit. Auch deswegen stehen wir heute hier. Wir fordern einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit solchen Morden ein. Wir fordern mehr öffentliche Aufmerksamkeit dafür, was um uns herum geschieht. Wir fordern, dass die Behörden solche Morde aufklären. Wir fordern mehr Solidarität von den Menschen in der Nachbarschaft und überall sonst. Zwar klingt Gedenken nach Abschließen, doch dieser Ort soll die Auseinandersetzung mit dem Mord an Burak Bektas nicht abschließen. Ganz im Gegenteil. Der Gedenkort soll Raum geben für eine lebendige Erinnerung. Er soll ein Symbol dafür sein, dass wir Burak Bektas nicht vergessen. Aber auch, dass wir Aufklärung fordern, dass niemand in Angst und Verunsicherung leben soll. Wir akzeptieren nicht, dass der Mord an Burak Bektas immer noch nicht aufgeklärt ist. 5 Jahre sind eine kurze Zeit. Deshalb erzählt der Gedenkort auch eine Geschichte vom Kampf um Aufklärung, vom Zusammenkommen, vom Kennenlernen und von Solidarität. Und wir laden euch alle ein, Teil davon zu sein. Der Gedenkort für Burak ist das, was wir daraus machen. Er ermutigt, aufzustehen, zusammenzukommen und zu kämpfen. Wir haben viele Fragen und keine Antworten. Doch wir sind hier und wir stehen zusammen. Das ist ein erster Schritt. Wir versuchen, Stärke zu ziehen aus diesem traurigen Anlass. Der Gedenkort symbolisiert diese Stärke, denn gemeinsam werden wir etwas verändern. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hoffen, ihr bleibt noch etwas und vor allem, dass ihr wiederkommt. Vielen Dank. Wer sich den Platz, auf dem das Denkmal errichtet wird, und den Grundstein mal genauer anschauen möchte, der kann das tun. Es wird ein Gedenkort für Burak Bektas an der Rudower Straße, gleich gegenüber dem Krankenhaus Neukölln, Ecke Möwenweg. Der nahegelegene U-Bahnhof ist der U-Bahnhof auf der Linie U7 Britz Süd. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Aktivitäten, wo Leute auch unterstützen können, dass dieses Denkmal mit Leben gefüllt wird und auch vor allen Dingen erhalten wird. Eine Webseite ist eingerichtet worden, auf der zum Beispiel Initiativen, die Initiative Spenden sammelt, um den Ort eben auch zu pflegen und entsprechend umzubauen. Die Webseite heißt www.gedenkort-für-burak.org. Im Internet gibt es da keine Umlaute, deswegen wird für mit UE geschrieben. Ich wiederhole das nochmal. www.gedenkort-für-burak.org. Das für dabei mit UE geschrieben.